Erster Jesus sprach wieder zu den Leuten. Er erzählte ihnen Geschichten. Zweiter Jesus sagte, das Himmelreich ist wie ein König. Der König macht ein Fest für seinen Sohn. Dritter, der König schickt Diener. Sie sollen die Gäste zum Fest holen. Aber die Gäste wollen nicht kommen. Vierter, der König schickt andere Diener. Er sagt, sag den Gästen, das Essen ist fertig. Das Fleisch ist da. Alles ist bereit für das Fest. Fünfter, aber die Gäste hören nicht zu. Einer geht auf seinen Acker. Ein anderer geht zur Arbeit. Sechster, andere nehmen die Diener. Sie tun ihnen weh und töten sie. Siebter, der König ist sehr wütend. Er schickt seine Soldaten. Sie töten die Mörder und verbrennen ihre Stadt. Achter, dann sagt der König zu seinen Dienern, das Fest ist bereit. Aber die Gäste sind es nicht wert. Neunter, geht auf die Straßen. Ladet alle zum Fest ein, die ihr findet. Zehnter, die Diener gehen auf die Straßen. Sie bringen alle zusammen, die sie finden. Gute und schlechte Leute. Der Saal wird voll mit Gästen. Elfter, der König kommt, um die Gäste zu sehen. Er sieht einen Mann ohne Festkleidung. Zwölfter, der König fragt, Freund, warum bist du hier ohne Festkleidung? Der Mann sagt nichts. Dreizehnter, der König sagt zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße. Werft ihn in die Dunkelheit. Dort wird er weinen und mit den Zähnen knirschen. Vierzehnter, viele sind eingeladen, aber nur wenige sind ausgewählt. Fünfzehnter, die Pharisäer gehen weg. Sie planen, wie sie Jesus mit einer Frage fangen können. Sechzehnter, sie schicken ihre Freunde zu Jesus. Zusammen mit den Herodianern. Sie sagen, Lehrer, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst. Du lehrst den richtigen Weg von Gott. Du achtest nicht auf die Person. Siebzehnter, sag uns, was denkst du? Dürfen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Achtzehnter, Jesus weiß, was sie denken. Er sagt, warum versucht ihr mich zu fangen? Ihr Heuchler! Neunzehnter, zeigt mir eine Münze für die Steuer. Sie geben ihm eine Münze. Zwanzigster, Jesus fragt, wessen Bild ist das? Wer hat das geschrieben? 21. Sie sagen, das ist vom Kaiser. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. 22. Die Leute hören das und sind überrascht. Sie lassen Jesus in Ruhe und gehen weg. 23. Am selben Tag kommen Sadduzäer zu Jesus. Sie sagen, dass es keine Auferstehung gibt. Sie fragen ihn, 24. Lehrer, Mose hat gesagt, wenn ein Mann stirbt und keine Kinder hat, soll sein Bruder die Frau heiraten. So bekommt der Bruder Kinder für seinen toten Bruder. 25. Es gab 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Er hatte keine Kinder. Darum heiratete sein Bruder die Frau. 26. So war es auch mit dem zweiten und dritten Bruder. Alle 7 Brüder heirateten die Frau. 27. Am Ende starb auch die Frau. 28. Wenn die Toten auferstehen, wessen Frau ist sie dann? Alle 7 Brüder waren mit ihr verheiratet. 29. Jesus antwortet, ihr versteht es nicht. Ihr kennt die Bibel nicht und wisst nichts über Gottes Macht. 30. Wenn die Toten auferstehen, heiraten die Leute nicht. Sie sind wie Engel im Himmel. 31. Habt ihr nicht gelesen, was Gott über die Auferstehung gesagt hat? 32. Gott sagt, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. 33. Die Leute hören das und sind sehr überrascht über das, was Jesus lehrt. 34. Die Pharisäer hören, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hat. Darum treffen sie sich. 35. Einer von ihnen ist ein Experte für das Gesetz. Er will Jesus testen und fragt, 36. Lehrer, welches Gebot ist das Wichtigste im Gesetz? 37. Jesus antwortet, liebe den Herrn, deinen Gott. Liebe ihn mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. 38. Das ist das wichtigste Gebot. 39. Das zweite Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Rasse 40. Diese zwei Gebote sind das Wichtigste im ganzen Gesetz und bei den Propheten. 41. Die Pharisäer sind zusammen. Jesus fragt sie, 42. Was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen, er ist Davids Sohn. 43. Jesus fragt, warum nennt David ihn dann Herr? David hat doch gesagt, 44. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite. Ich werde deine Feinde unter deine Füße legen. 45. Wenn David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? 46. Niemand kann Jesus antworten. Von diesem Tag an wagt es niemand mehr, ihm Fragen zu stellen.